Ihr befindet euch in alltäglicher Zerbündelung bei Radio Blau. You are in gradual crumbling in Radio Blue. Den Gong zur nächsten Runde. Es gibt keinen Rennen mehr. Kopf und Herz total getrennt und aufhören fällt so schwer. Gewinner sein und doch ist es so egal. Es geht um Punkte, es geht um Macht. Morgen haben wir uns tot gelacht. Der Zwiespalt, den ich in mir trage, ihn zu tilgen ist so schwer. Und die Sachen, die ich mit dir mach, da gibt's kein Rechtfertigen mehr. Allein zu zweit, allein. Der Kampf und das endlose Siegen. Von Hamburg so weit. Wir treffen uns schon wieder. Und wir treffen uns schon wieder. Und wir treffen uns schon wieder. Nee, es geht nicht um mich. Es geht nicht um dich. Irgendwas stachelt mich auf. Und das Einzige, was jetzt wirklich fehlt, ist die Stimme, die schreit, hör auf! Ich weiß, dass ich in Unrecht bin, doch der Stolz macht mir die Kraft. Und tags darauf, ich häng mich auf, fühle mich nur noch ekelhaft. Allein zu zweit, allein. Der Kampf und das endlose Siegen. Und Hamburg schon weit. Wir treffen uns schon wieder. Wir treffen uns schon wieder. Und wir treffen uns schon wieder. Ja, schöner abrupter Schluss. Das war die Hamburger Band Angeschissen mit dem schönen Lied Allein zu zweit aus dem Jahr 1988. Und das soll auch ein bisschen illustrieren, wo diese musikalische Gruppierung, um die es heute gehen soll, so herkommt. Ihr hört die Sendung Allmähliche Zerkrümelung Nummer 5 und es geht um den Hamburger Künstler Jens Rachuth und seine derzeitige Formation mit dem schönen Namen Alte Sau. Die werden nämlich genau nächsten Donnerstag eine neue Platte auf dem Leipziger Major-Label rausbringen und zu diesem schönen Anlass auch ein Konzert geben in einem idyllischen Hinterhofgebäude in Konnewitz, das ich hier nicht näher bezeichne. Die neue Platte hat auch einen Namen, sie heißt To Be As Livin'. Und jetzt hört ihr erstmal aus dieser Platte das Lied Ohne Pause. Wird er begraben, riecht schon schlecht. wir werden hier ganz wissenschaftlich vorgehen und alles schön chronologisch herleiten, während man aus dem Frühwerk des guten Mannes Jens Rachut, des Sängers und Textautors, wenn man so will, eine gewisse musikalische Vorliebe für amerikanischen 80er-Jahre-Punk, also zum Beispiel so Sachen wie die Vipers, herauslesen kann, fällt auch von Beginn an noch eine ganz eigenwillige und humorvolle Interpretation der Punk-Idee auf, die sich in improvisiert wirkenden Texten und absichtlich verqueren lyrischen Subjekten und Objekten äußert. Hier als Beispiel wieder was Altes, nämlich, aber nicht ganz alt, das schöne Lied Unterhaltungswespen von dem Projekt Kommando Sonnenmilch aus dem Jahr 1999. Übrigens ist da Pritzel Göring von Stereo Total an der Kurzwelle zu hören. Es ist abends. Das Essen hat geschmeckt. Ich geb dir einen langen Kuss. Und freu mich über jeden Idiot, auf den man zählen kann. Das ist schlecht. Etwas einfach. Mein Fenster in der Küche, ich seh Wolken, es ist hell. Natur im Schritt. Irgendetwas bleibt. Wie ein Lehrer sagt, der Inhalt sucht. Eine Ecke weiter wohnt eine Frau mit ihrem Mann. Sie hören immer Radio. Sie reden übers Aussehen von Frühlingskopfsalat und freuen sich übers neue Beet. Unterhaltungswespen. Und? Unterhaltungswespen. Es ist zäh. Es ist so zäh. Eine Stadt in Aufruhr, das in einem vollen Jahr. Es war jetzt schon der 12. Mord. Werbetexter werden dafür aufgesucht. Er wirkt, ihr Mund war zugenäht. Es ist zäh. Es ist so zäh. Unterhaltungswespen. Als wenn man daran erstickt. Ja, das war wieder ein schön abrupter Schluss. Neben dem sehr eigenwilligen Humor kann man natürlich auch eine ganz bestimmte Verfinsterung des Gemüts aus den Texten herauslesen, aber auch eine Vorliebe für Handlungspersonal in Liedern, das eine etwas ungewöhnliche Sicht auf den Alltag hat. Das erinnert manchmal schon ein bisschen an Fernsehserien wie die Tatortreiniger, falls euch das was sagt, wo Jens Rachut auch schon mal mitspielt mitunter. Von der neuen Platte zur Illustration dieses Gedankens, das Lied der Zackenbarsch. Wir standen so vom Waschsalon, plötzlich Ralf Miquitsche, zwei Typen raus. Der eine eine Harpune mit dem Fisch drauf und der hat auch noch gezappelt. Ich schwöre dir, der hat gelebt, das war ein Zackenbarsch. Ja, woher soll ich denn wissen, wo die Zackenbarsch wir haben? Ein lautes Gezeter mit der Aufsicht, so ein Knarzalki, den hat man kaum verstanden. Hey, gib uns mal Kleingeld, wir wollen den Fisch zubereiten im Trockner. Natürlich machen wir das wieder sauber, hier ist ein Hundi und ein wird gewischt. Das roch schon sehr bald nach Fischküche. Als sie das Tier rausholten, haben die das ratzfatz aufgegessen mit Gräten, zusammen mit Chef Gluckmann. Plötzlich fässt er sich ans Herz, rachelt, kotzt, pisst sich ein, furzt lauter als ein Elch und bricht zusammen, der Idiot. Boah, tot! Und dann kam natürlich sofort die Bullen. Der eine wurde verhaftet, 8 Jahre weggesperrt. Körperverletzung mit Todesfolge ist ungerecht und hart. Die Sterne weiter tanzen, die Luft ist dicht und blau, die Zeit macht gerade Ferien. Yeah. Gas mit Cola, Eis nicht, egal, war eh kalt. Mann, dass die das nicht schnallen, der war es nicht. Glückmann war über 70, das Ding haben die seine Eltern vererbt. Hat sein Leben lang gesoffen, der wollte nichts mehr außer diesen Waschsalon betreiben. Wo ich das weiß? Mann, weil ich auch keine Waschmaschine im Haus hab. Sorry, kann ich mir eben nicht leisten. Bin ich jetzt raus? Bin ich jetzt draußen oder was? Ach ja, für nothing kann nicht wahr sein. Es war einer von uns. Das war einer von uns. Der eine wurde verhaftet, 8 Jahre weggesperrt. Körperverletzung mit Todesfolge ist ungerecht und hart. Die Sterne weiter tanzen, die Luft ist dicht und blau. Die Zeit macht gerade Ferien. Nur einer den Barsch da rein tun. Wo die Harpune stand? Ja, zwischen Trockner 3 und 4 habe ich mir gemerkt. Weil, ja, warum? 3 und 4 macht 7 und 3 ist die dritte Primzahl. Und bis zu 7 sind's 4. Also, du Stricher, hau ab jetzt, wir sind am Trauern und der Trockner gehört mir. Den nehme ich mit als Andenken. Da setze ich mich rein und dann fresse ich mich selber auf, damit ich diese ganze Scheiße hier nicht mehr sehen kann. Ja, muss. Oder alles. Ja, auf jeden Fall, er war es nicht. Das war einer von uns. Er war es nicht. Ja, man hört da eine Vorliebe für sehr surreale Begebenheiten heraus. Bemerkenswert in diesem gerade gehörten Lied sind auch die schönen Choreinlagen und die Vielfältigkeit des musikalischen Gesamtwerks von Jens Rachoth ist eh immer wieder sehr erbaulich. Die erste alte Sauplatte ist von 2014 und da erinnerte mich die Gesangshaltung manchmal gar an den guten alten Fred Cole von der amerikanischen Band Dead Moon mit seiner schönen Kreischstimme. Die neuen Lieder klingen da doch nochmal experimenteller und man hört die Bemühungen heraus, den Gesamtklang immer mal wieder neu zu erfinden. Also produziert hat das Tobias Levin, ist auch ein ganz recht bekannter Produzent. Zum Vergleich, also jetzt mal was von der ersten Alte Sau-Platte, die auch Alte Sau hieß, nämlich das Lied Schleifenkönig. Das spiele ich jetzt mal von Schallplatte. Sie hatte oft Angst, weil sie gemerkt hat, was sie angerichtet hat. Melodram. 2, 3 Geschenke reichen nicht aus. Neue Laute, frische Sätze, kein sozusagen und keine Strauß. Schräge Töne, Riesenhöhlen, Überraschung, Lachen. eine Geschichte für sich sind die Tiere in den Liedern. Immer wieder taucht da ein Wolf zwischen den Hochhäusern auf. Schon in den ganz alten Liedern der Band Angeschissen, aber auch auf der neuen Platte lebt der Wolf in dem sehr tollen Lied Drei Sorten Flöhe zum Beispiel von Alte Sau, das eigentlich von Mowgli aus dem Dschungelbuch handelt. Das spiele ich euch jetzt nochmal vor. Ein sehr schönes Lied mit sehr schöner musikalischer Ausgestaltung. Den Dschungel zu verlassen? Sitzt nun da mit deiner Kinderschar, depressiv, die Liebe früh erloschen. We'll be right back. Ja, das Lied mit dem schönen Titel Drei Sorten Flöhe war das, von der Band Alte Sau. Ihr hört immer noch die Sendung Allmähliche Zerkrümelung bei Radio Plau. Heute mit einem Special über Jens Rachut und seine Band Alte Sau. Ja, wie ihr gehört habt, der Hang zum Untergangsszenario wohnt in vielen Liedern. Vorstellbar ist, dass ihm ein Leben wie in einer der frühen apokalyptischen Erzählungen von Arno Schmidt gefallen würde. Zum Beispiel sowas wie Schwarze Spiegel oder so. Leute, die alleine im Wald leben, die Menschheit weggebombt. Jens Rachut sucht auf jeden Fall was anderes als die schöne lyrische Wendung. Die Texte reimen sich schief wie ein Liter Kloßbrühe auf dem Gepäckträger. Zur weiteren Unterhaltung nochmal was aus der Rubrik Tiergeschichten. Das Lied Die Raben mit vornehmen norddeutschen A in Raben klingt wie Roben oder so. Ja, Alte Sau, Die Raben. Ein seltsamer Schein, er geht nicht aus. Sie haben's versucht mit Wasser und Beton, mit Glas und Asphalt. Es war nur ein Funken und Wort schnell vergessen. Nur wenige blieben. Ich wasch mir mein Herz, die Hände, Gesicht und leg mich daneben und bewach dieses Licht. Da gibt's was zu lachen, seltsam und solche, die andere Dinge schon immer wollten, die anders denken, weiter und weiter. Und plötzlich kamen Vögel. Es waren Geier. Ja, das waren die Raben. Gleich weiter mit was Altem, würde ich mal sagen. Ich kann nicht daran vorbei, nochmal was Altes zu spielen, nämlich weil ich die ersten Platten, die ich so hatte, war, ich glaube, Anfang der 90er, die erste Platte von Dackelblut. Die Sachen von Angeschissen habe ich dann später mir noch besorgt. Jetzt spiele ich nochmal was von Angeschissen aus dem Jahr 1988 mit dem schönen Lied Rücken. Also diese schöne Perspektive auf Liebe und Zweisamkeit bringt sonst eigentlich höchstens noch Max Müller von der Band Mutter zustande. Das ist auch recht typisch für den Umgang mit solchen Themen wie Liebe im Schaffen von Jens Rachut. Also Rücken. Ich Rücken und alles ist vorbei. Zeig mir deinen Rücken und alles ist vorbei. Ich möchte deinen Kopf in meine Hände nehmen und dich küssen, dass die Hölle explodiert. Doch mein Herz wird mich und ich bin so scheiße drauf. Es wäre gut, wenn du jetzt endlich gehst. Es wäre gut, wenn du jetzt endlich gehst. Diesen Blick auf die Liebe so anguckt, da wird einem ganz mulmig zumute. Immerhin ist im Schaffen von Jens Rachoth eine gewisse Tendenz zu immer abgelegeneren Reimwörterbüchern zu bemerken und in den neueren Alte Sausachen auch eine Tendenz zum Dialog mit dem zufällig anwesenden Chor, wie jetzt hier in dem Lied Am Strand, das wohl auch so eine Art Liebeslied ist von der allerersten Alte Sau-Platte und im Anschluss gleich das Lied Maschinen von der neuen Platte, Tobias Levin von Alte Sau, da zur Abwechslung mal mit einem Männerchor. Jetzt muss ich nochmal auf Platte umstellen, einen Moment. Ich putze mir die Zähne und kämme dann das Haar. Flechten, flechten, flechten. Wie Jesus vor dem Hammer sind uns beide nicht mehr sicher. Und Macht, wie im schlechten Film. Es riecht nach ihm. Ja, das war nicht das Lied Maschinen, sondern das Lied Leberwurst, auch schön. Ein bisschen abwegig ist vielleicht mein Vergleich mit Dead Moon, aber zur Illustration des Gedankens spiele ich nochmal was von Dead Moon dann auch. Irgendwie ist Fred Cole ja eigentlich noch ein paar Stimmlagen höher zugange, aber da die Zeit unaufhaltsam fortschreitet, spiele ich vorher nochmal schnell was von der ersten Alte Sau-Platte, das Lied 3, und im Anschluss dann was von Dead Moon, nämlich das Lied Not the Only One. Ja, Dead Moon waren das. Ihr befindet euch im Nachtprogramm von Radio Plau und ich spiele Lieder von der Band Alte Sau, die sich anfühlen, als säße man in einem Schaukelstuhl und von hinten berührt einen das Gespenst an der Schulter. Inzwischen habt ihr euch vielleicht schon an die abgelegenen lyrischen Thematiken der Lieder gewöhnt oder vielleicht auch schon auf Radio Brocken umgeschaltet. Wenn nicht, hört ihr jetzt gleich das Lied Maschinen von der neuen Alte Sau-Platte, der am Donnerstag im Leipziger Süden in, wie gesagt, einem schönen Hinterhofgebäude präsentiert werden soll. Maschinen. Das Lied Maschinen, um diese Texte nochmal ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen, lese ich mal einen alten Text von Dackelblut, ist der zwar, aber das macht nichts, in der Gänze vor. Das schöne Lied, der Mund ist voll, und das geht so. Der erste Zahn, der zweite Zahn, der dritte Zahn, der Mund ist voll, Schule drauf, Lehre dran, sogar studiert, es altert schon. Eingekreist, abgefangen, unbemerkt, so geht es dann, unbemerkt vergessen, das rennt ihm hinterher, er weiß nicht, wer es machen soll, ihm fallen nicht gute Dinge ein, wie Subkulturen oder Fantasie, ein Winterschlaf oder ein selbstbemaltes Hemd. Ich weiß, ihr seid zu viele, ihr vermehrt euch ohnehin und wahrscheinlich schon während dieses super warmen, schönen, guten Stücks. Ohne Sinn vermehrt ihr euch und Gott sei Dank zerstört ihr euch, ihr 5,4 Milliarden Idioten auf der Welt. Ja, ein sehr schönes, lebensbejahendes Lied von Dackelblut. Und jetzt spiele ich nochmal ein Lied von der neuen Platte von Alte Sau, Fehler im Gehirn. Thank you. Ja, das war das Lied Fehler im Gehirn von Alte Sau. Langsam nähern wir uns der Mitternacht und damit auch dem Programmende von Radio Plau. Ihr hört die Sendung Allmähliche Zerkrümelung Nummer 5. Ich hoffe, die Musik hat euch nicht die letzten Nerven und Hoffnungen geraubt. Ich verabschiede mich dann auch und gebe zurück ans Funkhaus, aber erst hört ihr nochmal das Lied Kreis ist leer von der neuen Alte Sau-Platte To Be As Livin'. Kreis ist leer, das war wohl ein Beben. Alles platt gemacht, es riecht nach Schlund. Schild mit Speer wird es kaum noch geben. Der digitale Tod ist da routiniert da drin. Ja, es ist noch ein bisschen Zeit übrig, also gebe ich doch noch nicht zurück ans Funkhaus. Dann nutze ich das doch noch für ein paar Konzertankündigungen. Wie gesagt, nächsten Donnerstag spielt die Band Alte Sau, die ich hier vorgestellt habe, in Konnewitz in einem bekannten Hinterhofgebäude. Und darauf folgend sind noch andere schöne Konzerte, nämlich am kommenden Samstag, am 21.05. Da spielen die Bands Spröde Lippen, A Charming Night, ach nee, das ist gar keine Band, None of Your Press Wax, Krelfe, ja, und noch eine Aftershow mit Mimi Weiss, also ein sehr schönes Line-Up, besonders Spröde Lippen kann ich sehr empfehlen, und die spielen in der Spelunke in Plagwitz, das ist in der Nähe von der Gießerstraße, sag ich jetzt mal so. Und am selben Konzert dort, auch in der Spelunke, ist einen Tag später, am 22. nochmal ein sehr schönes Konzert mit den französischen Bands Bonne Humeur Provisoire, Terrine, die sind aus Amiens, glaube ich alle, und den Engländern The Fish Dolls, das ist so eine Puppentheater-Show oder so. Wie gesagt, auch in der Spelunke am 22. Mai um 18 Uhr. Suppe und Konzert. Sehr schöne Konzerte, diese beiden, die kann ich euch nur ans Herz legen. Und jetzt ist immer noch ein bisschen Zeit, also spiele ich doch nochmal das Lied Lass es im Nebel stehen von Alte Sau. Weiter geht's! Ja, das war die Sendung Allmähliche Zerkrümelung bei Radio Plau. Ich verabschiede mich jetzt aber auch wirklich. Ihr könnt die Sendung auch nachhören unter der Adresse plaubuch.wordpress.com. Ansonsten habt ihr jetzt Radio Plau gehört, das freie Radio in Leipzig. Empfangen könnt ihr uns im Leipziger Süden und im Stadtzentrum auf 99,2 MHz, im Osten auf 89,2 MHz und im Nordwesten auf 94,4 MHz. Außerdem könnt ihr im Livestream unter www.radioplau.de das Programm hören. Radio Plau ist zu hören montags bis freitags von 18 bis 23 Uhr und am Wochenende von 12 bis 24 Uhr. Sie erreichen uns bei Rückfragen unter 0341 30 1008 oder per Mail unter radioplau@radioplau.de oder kommen Sie einfach mal vorbei in die Paul-Kruner Straße 62 Hinterhaus in 04107 Leipzig. Weitere Infos über das aktuelle Programm finden Sie ebenfalls unter www.radioplau.de. Ale po moudrát noc v noc, ta láska to je síla, mám jí jak je zbyla. Přídat ty tě bok, úspěch má kam skročí, a když mi sejde z očí, myslím mám jej dál. Jsem mladý pán, tak se zkázám jen sám, jak zase mám přízeň mohou. A co ho znám, ani vám nevnímám, že hezčí než on tu chlapci jsou. Mně se líbí bok, ale to moudrá zloci zlob. A zkážu každé jiné, co láskou po něm hyne. Oh, oh, yeah. a vzkážu každé jiné, co láskou po něm hyne. Dej boj mu je bobku.